Ein Flugblatt, Berlin, Ende Januar 1946. Achtung, Achtung! Im amerikanischen Sektor Berlins wird demnächst ein neues Funkprogramm zu hören sein. Es wird als Drahtfunk verbreitet. Es bringt Nachrichten aus aller Welt, unser Reporter, die Stimme Amerikas, Berliner Hörbilderbogen, Volksmusik, Hausmusik, Konzertmusik, Schallplatten aus Übersee, Stars von drüben, Studio für neue Musik, das verbotene Buch, das große Sendespiel, für die Frau, Reisen ins Märchenland, das Schauboot auf der Spree. Ziehen Sie einen isolierten Verbindungsdraht, zum Beispiel Klingeldraht, von der Antennenbuchse Ihres Rundfunkgerätes zum Kabel des früheren Fernsprechanschlusses. Falls der Telefonapparat noch vorhanden, zu einem seiner blanken Metallteile. Waren Sie nicht selbst Fernsprechteilnehmer, so war es vielleicht ein anderer Hausbewohner oder Nachbar. Dann müssen Sie den Draht mit dessen Kabel verbinden. Wenn nötig, holen Sie sich beim nächsten Funkhändler, Techniker oder Bastler Rat. Nun stellen Sie ein auf Langwelle 1875 Meter gleich 160 Kilohertz oder 1204 Meter gleich 249 Kilohertz und Sie sind empfangsbereit. Den Beginn der Sendungen, die täglich von 17 bis 24 Uhr zu hören sein werden, teilen in Kürze Zeitungen und Lautsprecherwagen mit. Drahtfunk im amerikanischen Sektor Berlin. Berlin W35, Winterfeldstraße 28 bis 30. Am 7. Februar 1946, 17 Uhr, sendet der Drahtfunk im amerikanischen Sektor erstmals für die vielleicht 1000 oder 2000 Besitzer von Telefon- oder Drahtfunkanschlüssen. Von Schallplatten Bands aus den USA, deutsche Kapellen, Adolf Steimel, Kurt Drabeck, der Sound jener Jahre. Das provisorische Funkhaus, ein Flügel des von Bombenangriffen schwer mitgenommenen Berliner Fernmeldeamtes in der Winterfeldstraße, Berlin-Schöneberg. Niemand ahnt, dass man Kabelrundfunk, wie ihn der Dias über Postleitung verbreitet, 40 Jahre später als große technische Neuerung feiern wird. Juni 1946. Das Dias-Programm erreicht auch den britischen Sektor Berlins. 4. September 1946. Der Drahtfunk Dias verwandelt sich in den RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor. Berlins erster Nachkriegsoberbürgermeister Dr. Arthur Werner heißt den neuen Sender mit dem Pathos der Zeit willkommen. Inmitten bitterster Not, auf dem politischen Nullpunkt deutscher Geschichte, eine kosmopolitische Vision. Wir leben auf einem völlig internationalen Pflaster und werden dadurch ganz von selbst zu modernen, kosmopolitischen Menschen. Wir beginnen zu begreifen, dass die ganze Welt die Heimat unseres Geistes und unserer Seele ist und freuen uns des ungewohnten und beglückenden Gefühles, endlich wahre Bürger der Erde, Weltbürger, Kosmopoliten zu sein. Die internationale Atmosphäre Berlins erfährt nunmehr eine neue Nuance durch die Inbetriebnahme eines amerikanisch kontrollierten Rundfunksenders. Nachdem bereits kürzlich die Verbreitung der Sendungen des Nordwestdeutschen Rundfunks über einen eigenen Berliner Sender aufgenommen worden ist, haben die Berliner Hörer nunmehr die Möglichkeit, nach Belieben drei Berliner Ortssender zu hören. Die Erwartungen, die neue Rundfunkstation werde kulturelle Zeichen setzen, kommen nicht von ungefähr. Im Juli 1946 hat sie unter Hans Korngiebels Regie Agamemnons Tod aus dem literarischen Nachlass des im Monat zuvor verstorbenen Gerhard Hauptmann inszeniert. als Hörspiel. Mit den Schauspielern Walter Frank und Robert Taube und der Musik von Boris Blacher. Seid ihr Vertriebene? Wie ihr es nehmen wollt. Der Götter Laune wirbelt uns umher. Das Unglück riss uns aus dem Bett des Glücks, versenkte unseren Reichtum tief im Meer und trieb uns ohne Gnade in die Armut. Was trägst du dort im Gürtel? Hier? Ein Schwert? Was hast du, Fremder, mit dem Schwert zu tun? Nichts mehr, so hoffe ich. Doch noch jüngst zu viel. Die Zeitbezüge drängen sich auf. Im Rundfunk der Jahre 46-47 spiegelt sich der tiefe Ernst einer geschichtlichen Zäsur. Und auch in den kommenden Jahrzehnten wird immer wieder die Zeitgeschichte, die Spaltung Deutschlands, das Programm des RIAS prägen. Herbst 1946. RIAS berichtet vom ersten Berliner Nachkriegswahlkampf. Und über den RIAS fordert der britische Rundfunkkommentator Lindley Fraser die Bevölkerung auf, sich in Berlin, dem Brennpunkt der vier Zonen, zum ersten Mal seit 13 Jahren frei zu entscheiden und sich keinen undemokratischen Kräften auszuliefern. Berlin ist der Treffpunkt der vier Zonen. Der Brennpunkt. Einen Wunsch an die Berliner, dass sie, wenn sie morgen an der Wahlurne stehen, frei und furchtlos so wählen, wie es ihre Grundsätze, ihre Überzeugung und ihre Hoffnungen für die Zukunft gebieten. 13. Februar 1947. Ein furchtbarer Winter bedroht die Menschen. 134 Berliner sind erfroren. 500 liegen mit Erfrierungen im Krankenhaus. 60.000 werden ambulant versorgt. RIAS überträgt die 15. ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin. Bürgermeisterin Luise Schröder spricht im Namen des Notausschusses. Meine Herren und Damen, wenn es der Magistrat für seine Pflicht gehalten hat, heute Morgen in einer besonderen Magistratssitzung in ernstester Beratung zu der ungeheuren Not, unter der unsere Berliner Bevölkerung zu leiden hat, Stellung zu nehmen, so hat das eingesetzte Komitee es ebenso für seine Pflicht gehalten, sofort zusammenzutreten und zu versuchen, Maßnahmen aufzustellen, von denen wir hoffen, dass sie vielleicht die dringendste Not nicht beseitigen, aber doch lindern können. Dazu halten wir es für notwendig, dass für alle die alleinstehenden, alten und sonstigen Personen, die kein Heizmaterial mehr haben, die auch keine heile Wohnung haben, sondern durch deren Fenster die Eiseskälte hineindringt, dass für diese alleinstehenden oder alten Personen Notheime geschaffen werden. Zu diesem Zwecke fordern wir die Ausnutzung der bestehenden Flüchtlingslager, die Ausnutzung der Wärmehallen, aber auch die Ausnutzung der Luftschutzräume in Krankenhäusern und in anderen beheizten Gebäuden. Wir bitten Sie, alle Einwohner zu beobachten bezüglich der Gefahr von Erfrierung, von Krankheit oder gar von Verhungern. Juni 1947. Die sich anbahnenden politischen Konflikte in der Viermächtestadt Berlin werden unübersehbar. RIAS erhält einen 20 Kilowatt Mittelwellensender. Im Lauf der Jahre werden weitere Mittelwellensender und UKW-Sender in Berlin und in Hof, zeitweise ein Langwellensender sowie die RIAS-Kurzwelle und ein umfangreicher internationaler Programmaustausch, die RIAS-Programme weit über die Grenzen Berlins hinaustragen. Im September 1947 überträgt Rias das erste Nachkriegskonzert der Berliner Philharmoniker unter Wilhelm Furtwängler. Das Provisorium ist zu Ende. Rias sendet ein 22-Stunden-Programm und zieht in den ersten Tagen der Blockade am 30. Juni 1948 in sein neues Funkhaus in der Kufsteiner Straße in Schöneberg ein. Zu denen, die mit umziehen, gehört als ein Mitarbeiter der ersten Stunde der Kritiker Friedrich Luft. Sie sind Jahrgang 1911, in Berlin geboren und aufgewachsen, haben Anglistik, Germanistik und Geschichte studiert. Allerdings nicht zu Ende, denn eine Hörsaalschlacht mit Nazi-Studenten bereitete 1936 ihrem Studium ein zwangsweises, vorschnelles Ende. Friedrich Luft schlug sich dann als freier Kritiker und Drehbuchautor durch, wurde 1945 Feuilletonchef bei der Berliner Ausgabe der Neuen Zeitung, dann Kritiker beim Tagesspiegel und ab Anfang 1946 beim RIAS als Stimme der Kritik berühmt. Erstaunlicherweise drangen die Russen, die uns ja befreit hatten, geradezu darauf, die Kultur als erstes wieder in Gang zu bringen. Sie ernährten uns mühselig, aber freundschaftlich, muss ich sagen. Das war also eine Tat, die man nicht vergessen soll, dass die Berliner Bevölkerung nicht auf der Stelle verhungert ist. Aber dann legten sie auf eine sonderbar idealistische Weise Wert darauf, es müsse die Kultur wieder in Gang kommen. Obgleich sinnloserweise eigentlich in Berlin ja noch gar nichts ging. Es war noch kein Strom da, es liefen keine Telefone. Die Wasserversorgung war miserabel und man kriegte, und wir tranken zum Teil noch aus den Heizungsrohren das rostige Wasser. Aber es war völlig absurd, dass man da Theater spielen sollte. Und Paul Wegener sagte, ja, nur wenn wir das Deutsche Theater wieder öffnen, dann muss doch auch einer einen großen Prolog schreiben. Herr Luft, machen Sie das mal. Er hat das Theater und den Film 40 Jahre lang jeden Sonntag, gleiche Welle, gleiche Stelle, im RIAS begleitet und sich bis in die Gegenwart den Sinn für das Neue und Unkonventionelle bewahrt, auch jenseits des Etablierten. Heute wollten wir uns mit der vergangenen Spielzeit zusammenfassend befassen, aber vorher soll noch von einer höchst erfrischenden Unternehmung die Rede sein, die uns am schönen Rande des Tiergartens im Tempodrom vor Augen kam. Das ist die lustigste, die ausgelassenste, die albernste und dabei durchaus kunstvollste und verrückteste Angelegenheit, die uns seit langem begegnet ist. Ins kleine Zelt des Tempodroms sind eingezogen die 5 jungen Leute des Natural Theaters aus der kleinen, wunderschönen englischen Stadt Bath. 5 Personen treten auf, um den 300. Geburtstag des großen italienischen Komponisten Domenico Scarlatti zu feiern. Der Beginn dieser irrsinnigen Feier schon besteht aus reiner Anarchie. Eine hexenhafte kleine Putze kommt mit ihrem Staubsauger quer durchs Publikum auf die Bühne gerast. Gleich aber setzt sich diese Reinemacherfrau, so klein sie ist, so ordinär sie sich gibt, sich an das sonderbarerweise intakt gebliebene hübsche Hammerklavier. Und mit deutlicher Kunstfertigkeit gibt sie ein Musikstück aus dem weiten Bestande der Rückstände Meister Scarlattis, beginnt sie vorzuspielen. Das ist schon so verrückt wie überraschend wie frappierend. Friedrich Luft, der Mann, der nie einen Vertrag hatte und 40 Jahre lang pünktlich zur Live-Sendung erschien. Ein Jahr nach ihm stieß Fritz Genscher zum RIAS. Als Onkel Tobias vom RIAS verschaffte er dem Kinderfunk des Senders eine ungeheure Popularität. Der Onkel Tobias vom RIAS ist da. Was wird er wohl heute uns bringen? Er bringt uns zum Lachen, will Freude uns machen, erzählen und spielen und singen. Die RIAS-Kinder besuchen Onkel Tobias. Ja, ja, immer rein, meine Kinderlein, immer rein. Frohen Sonntag, Kinder, einen recht frohen Sonntag wünschen wir. Weißt du, Onkel Tobias, so einen schönen Geburtstag haben wir lange nicht mehr gefeiert. Und die Eisenbahn, die Wölfchen hat. Und Kuchen hat es gegeben und Würstchen zum Abendbrot und es war alles sehr schön. Sagt mal, Kinder, habt ihr auch nicht vergessen, was ich euch am vergangenen Sonntag ans Herz gelegt habe? Nein, natürlich nicht. Seid ihr einigermaßen bescheiden gewesen, so ein bisschen manierlicher? Ja, na klar, Onkel Tobias, was denkst du denn von mir? Aber denken nur das Beste. Jedenfalls bin ich beruhigt. Hier habe ich etwas für dich. Ein kleines Geburtstagsgeschenk. Eine Gala-Kasperle-Vorstellung, ja. Jawohl! Und Wölfchen darf sich aussuchen, was das für ein Kasperle-Stück werden soll. Weißt du, was ich mir wünsche? Ein Stück mit dem Kasperle und mit den drei Räubern. Jawohl! Und Kasperle muss sich dann alle verhauen. 1948 entsteht das RIAS-Schülerparlament. Das Schulfunkorchester, das später RIAS-Jugendorchester heißen wird, wird gegründet. Der früh verstorbene Willi Hanuschke ist sein erster Dirigent. RIAS zeichnet die ersten Aufnahmen mit dem damals noch unbekannten jungen Dietrich Fischer-Dieskau auf. Schuberts Winterreise. Wesentlich dank der Initiative der gebürtigen Ungarin Professor Elsa Schiller, Musikchefin des RIAS, wird 1947 das RIAS-Symphonieorchester ins Leben gerufen und ein Jahr später Ferenc Fritschey als Chefdirigent gewonnen. September 1949. Yehudi Menuhin spielt mit dem RIAS-Symphonieorchester im Berliner Titania-Palast Tschaikowskis Violinkonzert. Thank you. Elsa Schiller erinnert sich. Meine Gedanken gehen zum ersten Abonnementskonzert im Jahre 1949 zurück, wo wir alle, die mit dem Orchester verbunden waren, die große Sorge hatten, wie wir dem Orchester die nötige Abendkleidung auf die Beine stellen können, die zu einem festlichen Bild unumgänglich notwendig waren. Da erzählte ich davon dem großen Geiger Yehudi Menuhin, der im Rias gerade eine Aufnahme machte. Als er nach der Aufnahme sein Honorar entgegennahm, überreichte er es mit den Worten: Ich schenke Ihnen das Geld für das Orchester als Grundstock für die Frecke. Unter Fritzschei gewinnt das Rias Symphonieorchester rasch internationale Geltung. Es wird später von Rias, SFB, dem Bund und dem Land Berlin gemeinsam getragen, als Radiosymphonieorchester Berlin ein Pfeiler des Berliner Musiklebens. Seit 1982 führt sein junger italienischer Chefdirigent Riccardo Chailly das RSO von Erfolg zu Erfolg. Hier aus jüngster Zeit Suite aus der Dreigroschenoper. Ebenfalls 1948 kommt es zur Gründung des Rias Kammerchors, dessen Repertoire von der A-Cappella-Musik der alten Meister über das Volks- und Kunstlied bis zur Moderne reicht. Herbert Freuzheim, Günther Arndt und Uwe Gronostei haben seinen eindrucksvollen musikalischen Weg geprägt. Bei Uraufführungen, zahlreichen Konzertreisen und der Mitwirkung in Konzerten Herbert von Karajans hat der Rias Kammerchor seinen hohen musikalischen Rang bestätigt. Als Neujahrskonzert 1985 führte er mit der jungen deutschen Philharmonie Georg Friedrich Händels Messias auf. In den 50er und 60er Jahren legt Rias einen Programmakzent auf große öffentliche Unterhaltungskonzerte mit den Dirigenten Hans Karste und Fried Walter. Hans Karste begeistert sich an Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter und entdeckt immer von neuem Stimmen, die in Berlin noch unbekannt sind, feiert Triumphe mit Lawrence Winters. Mitunter borgt er sich Stars der Oper, Roberta Peters, Barry McDaniel. Hans Karste vor der Berliner Kongresshalle und in der Philharmonie, Fried Walter mit volkstümlicher Opern- und Operettenmusik im Konzertsaal der Hochschule für Musik. Der junge Nikolai Gedda mit dem Lied des Postillons von Longjumeau. Die Jahre des kulturellen Aufbruchs und des Wiederaufbaus eines weltstädtischen Unterhaltungsangebots sind begleitet von schweren politischen Krisen. Die Blockade Berlins hat begonnen. Am 27. August 1948 verhindern kommunistische Demonstranten den Ablauf der 80. Stadtverordnetenversammlung. Stadtverordnete werden am Betreten des in Ost-Berlin gelegenen neuen Stadthauses gehindert. Die Demonstranten dringen ein. Die Polizei verweigert Stadtverordnetenvorsteher Dr. Otto Suhr die Hilfe. Am RIAS-Mikrofon die Reporter Jürgen Graf und Peter Schulze. Die RIAS-Übertragung endet abrupt. Demonstranten kappen das Kabel. Soeben uns ist nämlich das Mikrofon hier von einigen Demonstranten entrissen worden. Wir sind genauso berechtigt hier zu sein wie alle anderen. Ja. Die übertragen die Sitzung so, wie sie verläuft. Das haben wir bisher getan, das läuft auch über dieses Mikrofon. Wer hätte es denn? Jeder zu hören, man weiß es. Na ja, natürlich. Weil wir im Sitzungssaal waren, konnten sie nicht beginnen und unser Wiederholungsprogramm wieder nicht zu beraten. Nach diesem Aufruf verlassen nun einige der Demonstranten den Saal. Immer wieder wird uns das Mikrofon weggezogen. Es wird uns nicht gestattet, von den Demonstranten den Sitzungsverlauf zu berichten. Lass doch sein! Wir haben immer noch keine Verbindung mit unseren Reportern im neuen Stadthaus in der Parochialstraße und wir wissen nicht, was dort inzwischen geschehen ist. Der SED-Fraktionsvorsitzende Littke verwandelt die Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin in eine öffentliche Versammlung der Arbeiterklasse und erklärt, die Bevölkerung der Westsektoren werde im Winter dem Hunger, dem Elend und dem Tod preisgegeben sein, wenn sie ihre Lebensmittel nicht im sowjetischen Sektor beziehe. 8. September 1948. Ein SED-Antrag, dass in Berlin ausschließlich die östliche Währung gelten soll, wird von SPD, CDU und LDP einstimmig abgelehnt. 9. September 1948. 300.000 Berliner auf dem Platz der Republik. Der damalige Stadtrat, Professor Ernst Reuter, appelliert an die Völker der Welt. Heute ist der Tag, an dem nicht Diplomaten und Generäle reden und verhandeln. Heute ist der Tag, wo das Volk von Berlin seine Stimme erhebt. Denn wir wissen, dass, worum es heute geht, bei den Verhandlungen, Kontrollratsgebäude in der Potsdamer Straße, die jetzt zum Stillstand gekommen sind, bei den Verhandlungen später in Moskau, bei all diesen Verhandlungen wollen wir Berliner hier kein Tauschobjekt sein. Uns kann man nicht eintauschen. Uns kann man nicht verhandeln. Und uns kann man auch nicht verkaufen. Es ist unmöglich, auf dem Rücken eines solch tapferen, standhaften Volkes ein faules Kompromiss zu schließen. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Wir haben unsere Pflicht getan und wir werden unsere Pflicht weiter tun. Völker der Welt, tut auch ihr eure Pflicht und helft uns in der Zeit, die vor uns steht, nicht nur mit dem Dröhnen eurer Flugzeuge, nicht nur mit den Transportmöglichkeiten, die ihr hierher schafft, sondern mit dem standhaften, unzerstörbaren Einstehen für die gemeinsamen Ideale, die allein unsere Zukunft und die auch allein eure Zukunft sichern können. Völker der Welt, schaut auf Berlin und Volk von Berlin, seid dessen gewiss, diesen Kampf, den werden wir gewinnen. Die Berliner Westsektoren werden durch eine Luftbrücke der westlichen Alliierten versorgt. In einem der sogenannten Rosinenbomber, RIAS-Reporter Peter Schulze und Jürgen Graf. Ganz tief unter uns bleibt jetzt Gato liegen. Wir müssen jetzt ungefähr eine Höhe von ungefähr 900 bis 1000 Metern erreicht haben. Ich schaue herunter, die Maschine fliegt jetzt noch einmal eine große Kurve über West-Berlin. Und es ist komisch, liebe Hörer, hier von oben zu sehen, welche Gebiete Berlins jetzt im Augenblick Strom haben und welche nicht. Man sieht ganze Bezirke fast quadratisch abgezirkelt, im hellen Lichterglanz erscheinen und andere wiederum sind in Dunkel gehüllt. Während der Stromabschaltungen in den Westsektoren sind die Nachrichtensprecher des RIAS mit Lautsprecherwagen unterwegs, um die Informationen der Bevölkerung zu gewährleisten. Jürgen Graf und Chefsprecher Rudolf Günther Wagner. Ich glaube, darin liegt doch das einzige Positive der ganzen Stromsperrengeschichte, nämlich, dass wir dadurch zu einer großen Familie zusammengewachsen sind. Ja, das kann man wirklich sagen. Also wir haben Beweise dafür bekommen, dass Menschen uns, die wirklich selber sehr wenig haben, dass sie uns mit Geschenken überhäufen, dass sie uns Briefe schicken, dass sie wirklich mit einer rührenden Liebe, man kann schon nicht mehr von Sympathie reden, mit einer rührenden Liebe an uns hängen. Das ist wunderbar und großartig. Auch heute an der Uhlandstraße sind wieder Hunderte erschienen, um den neuesten Nachrichten verkündet durch Rudolf Günther Wagner zu lauschen. Der berühmte britische Philosoph Bertrand Russell kommt nach Berlin. Es scheint mir, in Berlin hat man sehr viel Mut, man ist sehr lebendig, man denkt über große Fragen und im Großen und Ganzen finde ich das wirklich sehr begeisternd, was ich in Berlin gesehen habe. Ich weiß, es ist sehr peinlich, im Zentrum von der Weltgeschichte zu stehen. Das ist immer sehr peinlich. Aber das augenblicklich müssen Sie ertragen und es scheint mir, dass Sie das sehr tapfer ertragen. Ich weiß gar nicht, wie das zu Ende kommen wird. Aber gewiss wird man Mut brauchen. Nicht nur für einige Monate, sondern wahrscheinlich für ziemlich lange Zeit. 10. Mai 1949. Achtung, Achtung, hier ist Rias, Berlin. In Kürze hören Sie ein Kommuniqué der vier Großmächte über die Aushebung der Berliner Blockade. In den Hauptstäben der vier Großmächte wurde um 14 Uhr offiziell bekannt gegeben, dass die Blockade Berlins und die Gegenblockade am 12. Mai aufgehoben werden. Das Kommuniqué über die Viermächtevereinbarung hat folgenden Wortlaut. Bravo. Die Regierungen Frankreichs, der Sowjetunion, des Vereinigten Königreiches und der Vereinigten Staaten von Amerika haben das folgende Einvernehmen erzielt. Erstens. Alle seit dem 1. März 1948 von der Sowjetregierung verfügten Beschränkungen der Nachrichtenverbindungen, des Verkehrs und des Handels zwischen Berlin und den deutschen Westzonen sowie zwischen der Ostzone und den Westzonen werden am 12. Mai 1949 aufgehoben. In den Blockadetagen hatte Rias Unterhaltungschef Werner Oehlschläger einen Kabarettisten von einzigartiger Begabung für den Rundfunk gewonnen. Am ersten Weihnachtsfeiertag 1948 hörte man zum ersten Mal Günter Neumann und seine Insulaner. Witz und Aktualität des Autors und Komponisten Günter Neumann und seines Teams waren unschlagbar. Tatjana Seiß. Wir besinnen uns gut auf das Jahr 48. Da wurde die Blockade verhängt. Und viel Angst in Berlin gab's und wenig Benzin. Und der Strom wurde eingeschränkt. Aber schon nach 2 Tagen fuhren Lautsprecherwagen von 1000 Berlinern umstellt. Und man hörte, hier ist Rias, eine freie Stimme der freien Welt. Unsere Brüder im Osten will Pankow betäuben mit Märschen, Parolen und Tamtam. Doch es flüstert der eine dem anderen zu, heut Abend Kurzwelle, 2. Programm. Dann wird fern von Genossen die Tür zugeschlossen, das Radio wird leis eingestellt. Und sie hören, hier ist Rias, eine freie Stimme der freien Welt. So soll's weiter bestehen, bis jene Herren gehen, die heut unsere Landsleute schinden, bis die D-Züge rollen und ohne Kontrollen, bis die Fopo-Gewehre verschwinden. Bis durch Deutschland der Zaun endlich niedergehauen, bis der letzte der Schlagbäume fällt, wollen wir hören, hier ist Rias, eine freie Stimme der freien Welt. Mit 132 öffentlichen Aufführungen im Theater am Kurfürstendamm wurden die Insulaner vom Rias Deutschlands bekanntestes und beliebtestes Funkkabarett. Edith Schollwer. Der Insulaner verliert die Ruhe nicht. Der Insulaner liebt keine Tue nicht. Wer uns nicht passt, dem geben wir Druck gleich mit dem Daumen. Was nicht veräppelt werden kann, muss man verpflaumen. Der Insulaner besieht sich den Klimbim und macht einen Witz drauf, dann ist es halb so schlimm. Der Insulaner hofft uns schönes Festland wird. Ach, wird das schön. Neben Günter Neumann am Flügel Olaf Bienert. Bejubelt Walter Gross als Funzionär. Und damit, liebe Genossen und Genossen, komme ich nun erst zu unser heutiges Thema, nämlich der Geldumtausch und seine nützlichen Aspekte für die DDR. Genossen, wie am vorigen Sonntag in die frühe Morgenstunde unsere fleißigen Hausobmänner wie die Rätselmännchen von Wohnung zu Wohnung sausten und an die Türen bummerten. Wem hätte da nicht das Herz gekloppt? Ja, das stimmt. Ich hab auch erst einen ziemlichen Bammel gehabt. Aber wer spricht denn von Angst? Ich rede von Freude. Aber an dieser Bemerkung sehe ich doch, dass die Richtlinie richtig ist, die sie mir von oben verpasst haben. Nämlich beruhigend auf der Bevölkerung einzuwirken. Leute, es ist überhaupt kein Grund zu irgendeiner Nervosität. Herr Professor, wie war da leicht der Spruch? Da krasner Hora, Bobrikov, Dobre, Dene, Hobbelkopf. Ja, ich weiß schon, danke, ja. Keiner braucht sich um sein altes Geld Sorgen zu machen, wenn der Besitz rechtmäßig ist. Nee, nicht rechtmäßig, rechtmäßig. Die Sitzung ist geschlossen. Jo Furtner als Professor Quatschne. Und immer wieder Agnes Windeck und Tatjana Seiß, die Klatschdamen vom Kurfürstendamm. Ich finde es wenig anständig, dass gerade die anständige Literatur so unanständig ist. Die hat's doch gar nicht nötig. Ob sie Hemingway nehmen oder Elmar Reis, Malaparte oder Norman Mailer mit den Nackten und den Zoten oder James Jones, verdammt in alle Ewigkeit. Oh, sie sind aber streng. Nein, so heißt das Buch. Alle rühren mit ihren Schreibmaschinen im Sumpf rum. Ich will ja gerne mit den Dichtern gehen, aber wo gehen die hin? Aber mein Liebe, Sie sehen da wirklich zu schwarz. Die Dichter haben sich doch zu allen Zeiten Freiheiten genommen. Oh nein, früher schrieben die Männer besinnlich, heute schreiben sie sinnlich. Früher schrieben sie inbrünstig, heute schreiben sie brünstig. Bruno Fritz alias Kummer löste Lachsalven aus. Parodie auf einen Sportreporter. Hier ist Kummer. Kummer ist hier. Wer ist da? Aber du Polowetzer, na ja, das sagen Sie es doch gleich. Nein, nicht doch. Nein, Sie stören ja nicht. Ich war gerade in der Küche und habe mir ein Omelett gemacht. Das könnten Sie nicht. Ja, dann müsst ihr mir mal dabei sehen, Polowetzer. Junge. Ein herrliches Bild, ein wunderbares Bild. Noch eben war die Küche völlig leer, aber jetzt steht der Topf mit dem Eiweiß und den Dottern auf dem Tisch. Nur noch wenige Minuten trennen uns von dem Augenblick, wo der Quirl seine Tätigkeit entfalten wird. Der Quirl ist noch nicht da. Wer wird noch gesucht? Der Quirl, er wird immer noch gesucht. Aber jetzt endlich, da ist der Quirl. Quirl, schon steht er mitten in der Eierpampe. Schon wird eine rotierende Bewegung gesetzt und bald ist es soweit, jawohl. Bald wird sich Eiweiß und Eigelb zu einer dickflüssigen Masse verbunden haben. Ein herrliches Bild, ein Bund. Inzwischen werfen wir einen kurzen Blick auf die Pfanne. Und da! Soeben ist ein Stück Fett in die Pfanne geworfen worden. Nach allen Seiten fließt das Fett auseinander, nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links. Und nachher hat es dieses Bild überall, sehen wir kleine Fettbäche dem Rand der Pfanne entgegenlaufen. Aber Gott sei Dank kann es nicht über die Pfanne hinaus, weil die Pfanne nach oben gewölbt ist. Und da! Da ist auch schon der Topf mit dem gequirlten Ei. Und jetzt hinein! Was? Ob ich was? Ob ich verrückt geworden bin? Wieso? Ich erzähle Ihnen doch ganz ruhig, wie ich mein Omelett mache, Mensch. Tatjana Seiß, Kerzen zum Gedenken an die noch nicht heimgekehrten Kriegsgefangenen. 100.000 Kerzen brannten in den Fenstern der Stadt. Das war keine staatlich befohlene Aktion und kein Haus. Gedenken an die noch nicht heimgekehrten Kriegsgefangenen. 100.000 Kerzen brannten in den Fenstern der Stadt. Das war keine staatlich befohlene Aktion und kein Hausobmann zählte die Lichter. Und doch glich Berlin einem Sternenhimmel schon und die Lichtpünktchen wurden noch dichter. 100.000 Kerzen brannten in den Fenstern der Stadt. Und alle, die flackernd ins Fenster gestellt, waren ein einziges Mahnen und Flehen. Ein Blinkzeichen wurde gesandt in die Welt, und die Welt hat das Zeichen gesehen. 100.000 Kerzen brannten in den Fenstern der Stadt. Rias bringt sich nicht nur im Theater am Kurfürstendamm, sondern auch in der Berliner Waldbühne in Erscheinung. Mach mit, heißt das Motto von Ivo Veit und Dr. Klaus Brock. Liebe Gäste, zum 100. und vorläufig letzten Male auch an Sie die Frage, haben Sie gute Laune mitgebracht? Wir hatten insgesamt bei den 100 Veranstaltungen 188.500 Zuschauer. Briefe und Karten bekamen wir 258.000. Und für über 250.000 Westmark wurden Spenden verteilt, also über eine Viertelmillion. 12.000 Ostmark und über 50.000 Westmark allein durch unsere Mach-Mit-Veranstaltung konnten für wohltätige Zwecke, hauptsächlich für den Ankauf von Medikamenten für Bewohner der Sowjetzone, zur Verfügung gestellt werden. Zu dieser 100. Veranstaltung am 1. Mai 1952 kommt auch Bundespräsident Theodor Heuss. Verehrte Berlinerinnen, Berliner, den Fels könnt ihr besser machen wie ich, für den ich jetzt angekündigt worden bin. Aber das Bild, was ich vor mir habe, dieser aufsteigenden, feinen Frühlingsfarbigkeit mit diesen Abschirmmützen gegen die Sonne, die geben so was Lustiges herein, ist mir gesagt worden, dass viele jetzt aus dem Ostsektor und aus der Ostzone da sind. Denen gilt mein besonderer Gruß. Ich habe auch heute früh an Sie gedacht und ich weiß, dass es im Osten mehr Leute gibt, die sich darüber freuen, dass der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland hier ist, als diejenigen, die sich berufsmäßig darüber ärgern müssen, dass ich hier bin. Wir sind zu euch gekommen, wie ihr jetzt hierher gekommen seid, aus dem einfachen Wissen des Zusammengehörens, wobei die furchtbare politische Situation in dem Augenblick an Realität verloren hat, wo wir vom Herzen aus wissen, dass die deutsche Einheit in unserer Seele befestigt ist. Es ist hier in dieser Stadt die Burg der Freiheit errichtet worden, zwischen Ruinen in den Seelen gläubiger Menschen und auch in den Seelen jeder Menschen, die im Ostsektor nun ihre Wohnung gehabt haben und froh gewesen sind, dass sie nicht zertrümmert worden ist, die das Einheitsgefühl dieser aus ganz Deutschland zusammengewachsenen Stadt in sich tragen. Folge des Dritten Reiches wird der erfolgreichste Unterhalt. Ein junger politisch Verfolgter des Dritten Reiches wird der erfolgreichste Unterhaltungsmann, nicht nur des RIAS, Hans Rosenthal. Er macht tausende von Sendungen im RIAS. Spaß muss sein, Quiz, die Rückblende, Allein gegen alle, klingendes Sonntagsrätsel. Spaß muss sein, Quiz, Musik und gute Laune. Am Mikrofon Hans Rosenthal. Also, Sie beide fahren jetzt durch Berlins Hauptstraßen. An einer bestimmten Stelle wird Bräutigam Fritsch halten lassen und allein aussteigen. Von draußen wird er Sie dann beschimpfen. Und Sie müssen versuchen, ihn wieder mit lieben Worten zurückzuholen. Wer fragt, gewinnt. Ein Pfadfinderspiel um Worte und Begriffe. Am Mikrofon Hans Rosenthal. Allein gegen alle. Drei Hörer, drei Städte, mehrere Reporter und eine Jury. Die Rückblende. Wieder ganz aktuell. Die Rückblende. Das Hörmagazin. Herr Globke hat auf der Weste einen Flecken. Doch kann ihn das überhaupt nicht erschrecken? Was man erfährt, das hat gar keinen Wert, weil's ihn nicht stört, denn der Kanzler erklärt. Bei mir bist du schön, ich lasse dich nicht gehen. Bei mir bist du schön, basta punto. Bei mir bist du schön, wer schmeißt denn damit Lehm? Bei mir bist du schön, ich fall nicht um. Du hast mein Kanzlerwort, ich lasse dich nicht fort. Schießt man auch hier und dort, du gehst in Bonn nicht über Bord. Bei mir bist du schön, das wirst du schon durchstehen. Bei mir bist du schön, unbequem. Das RIAS Literaturprogramm kann sich nicht mit den Einschaltergebnissen der Unterhaltungssendungen messen, deren Hörerpost sich im Laufe der RIAS-Geschichte auf die 8-Millionen-Grenze zubewegt. Darunter über eine 250.000 Briefe und Karten aus der DDR. Doch auch die Literaturredaktion braucht um ihr Echo nicht zu bangen. Begegnung mit einem heimgekehrten Emigranten. Karl Zuckmeier. Ein Zurück schien es für uns damals nicht zu geben. Hitlers Armeen beherrschten Europa. England wurde Tag und Nacht gebombt. Amerika schien ungerüstet. Es war, als würde nie mehr ein Schiff gehen. So galt es, das zu tun, was man auf Amerikanisch nennt, to start all over again, ganz von vorn neu anzufangen. Ich wurde Farmer. Mein heimlicher Hintergedanke dabei war natürlich der gewesen, dass mir die Existenz auf einer abgelegenen Farm auch ermöglichen würde, wieder zu schreiben, was in den ersten Emigrationsjahren aus inneren und äußeren Gründen, aber hauptsächlich aus inneren, nicht gegangen war. Ich hatte die Hoffnung, dass ich in meinen freien Stunden, etwa an langen Winterabenden, ein Buch oder ein Stück oder gleich mehrere Stücke und sehr viele Gedichte schreiben könne. Und ich musste bald erkennen, dass diese freien Stunden eine reine Illusion waren und dass die Kombination Dichter und Bauer unabänderlich in die Opernwelt gehört. Mit der Zeit habe ich sie mir nun, diese freien Stunden, aber doch erzwungen. Nur fragt mich ja nicht wie. Buchstäblich mit blutigen Fingern, deren Nagelhaut von Holzarbeit, Heizen und Melken aufgeplatzt war, schrieb ich in mühsam gestohlenen Stunden vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang in all meiner Farmzeit von 5 Jahren ein einziges Stück, das damals noch dazu für die Schublade bestimmt schien und keinerlei Chancen hatte, jemals aufgeführt zu werden, am wenigsten am Broadway. Es hieß des Teufels General. 1949 gründet RIAS seine Funkuniversität. Der Philosoph Karl Jaspers und der Kultursoziologe Geheimrat Alfred Weber halten die ersten Vortragsreihen. 1950 spricht Nobelpreisträger Otto Hahn über den Januskopf des Urans. Janus war ein altrömischer Gott. Er wurde mit 2 Gesichtern abgebildet. Das eine blickte vorwärts, das andere rückwärts. Und so können wir das chemische Element Uran ebenfalls mit einem Januskopf vergleichen. Das eine Gesicht blickt nach rückwärts zu der zerstörenden Wirkung der Atombombe, zu den Gräueln des Kriegs. Das andere nach vorwärts zu den großen kulturellen Möglichkeiten, die uns die nutzbare Machung der Energie der Atomkerne, der Kerne des Urans, in der allernächsten Zukunft ja schon heute bietet. Noch scheint der Blick rückwärts das Wichtigste zu sein in der Presse, in den Gesprächen der Menschen untereinander. Man spricht von der Atombombe, von der Zerstörung des Kriegs, von den Schrecken des Kriegs durch das Atomzeitalter. Möchte, bevor es zu spät ist, doch dieser Januskopf seinen Blick nach vorwärts mehr zeigen als den nach rückwärts. Den Blick auf die Produktion von Wärme und elektrischer Energie, auf die Möglichkeit der Gewinnung radioaktiver Substanzen, auf ihre Verwendung zum Fortschritt und zum Segen der Menschheit. Möchte die segenbringende Wirkung der gelenkten Kettenreaktion des Urans gegenüber der unheilbringenden, ungelenkten Explosion den Sieg davontragen. 24. Oktober 1950, Tag der Vereinten Nationen. Vor Hunderttausenden von Berlinern übergibt der ehemalige amerikanische Militärgouverneur in Deutschland, General Lucius D. Clay, die Freiheitsglocke. Künftig wird ihr Geläut jeden Sonntag um 12 Uhr im RIAS erklingen. Hier ist RIAS Berlin. Wir übertragen Ihnen jetzt vom Rudolf-Wilde-Platz vor dem Rathaus Berlin-Schöneberg die Feierlichkeiten anlässlich der Einweihung der Freiheitsglocke. Our great task today is to build a world of free nations and free men, living and working together at peace. It gives me great pride, therefore, to be able to tell you that millions of my fellow countrymen, men, women, and children from all over America, have accepted this responsibility and are taking part in a great crusade for freedom. They have placed their names on a declaration of freedom. They have said it here together with the Freedom Bell as testimony of their belief. I believe in the sacredness and dignity of the individual. I believe that all men derive the right to freedom equally from God. I pledge to resist aggression and tyranny wherever they appear on earth, that this world under God shall have a new birth of freedom. Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen. RIAS mit seinen verstärkten Senderanlagen wird in den 50er Jahren eine immer wichtigere Informationsquelle für die Deutschen in der sowjetischen Besatzungszone. Ein Heer von Störsendern wird viele Jahre lang gegen ihn eingesetzt. In der Sendung für Mitteldeutschland spricht im Januar 1950 auch der junge Willy Brandt. Berlin spricht zur Zone. Ich bin mit den Herren von der Freien Demokratischen Partei und von der Christlich-Demokratischen Union einer Meinung, wenn es sich darum handelt, den Menschen in der Sowjetzone mit allem Ernst und in aller Freundschaft zu sagen, dass das leichtfertige Aufgeben der Position oder auch nur des nackten Daseins in der Zone nicht die Lösung darstellt. Andererseits darf ich unterstreichen, dass es nicht möglich ist, Rezeptlösungen zu geben. In den allermeisten Fällen wird es so sein, dass diejenigen, die sich entschließen, die Zone zu verlassen, darüber schon sehr reiflich selbst nachgedacht und den Entschluss in den allermeisten Fällen nur schweren Herzens gefasst haben. Vielleicht sind sich nicht alle darüber im Klaren, dass der goldene Westen nicht ganz so goldig ist, wie er sich auf Abstand ausmacht. Vielleicht sind sich auch nicht immer alle darüber im Klaren, dass es eine nationale Pflicht zum Widerstand gegen das widerrechtliche System in der Zone gibt. Aber andererseits stehen wir grundsätzlich auf dem Standpunkt, dass die Bundesrepublik die Menschen in der Sowjetzone als deutsche Bürger zu betrachten hat. Und solche, die, wie ich schon sagte, in den allermeisten Fällen schweren Herzens den Entschluss gefasst haben, wegzugehen, nun auch bei sich aufzunehmen hat. 1949 hat Rias sein Studio Bonn eingerichtet. An seinem 77. Geburtstag, dem 5. Januar 1953, äußert sich Konrad Adenauer vor dem Rias-Mikrofon zur Einigung Europas und zur Teilung Deutschlands. Ich bin der Auffassung, dass man gegenüber diesem großen Ziel, Einigung Europas, Einigung Deutschlands, Sicherung des Friedens, alle kleinlichen Bedenken, juristischer oder sonstiger Art, zurückstellen muss. Man erreicht nur dann etwas, wenn man wirklich das große Ziel unverrückt und konsequent ins Auge fassend ihm zustrebt. Ich bin der Überzeugung, dass das deutsche Volk in seiner übergroßen Mehrheit das versteht und bereit und willens ist, diesen Weg in die Zukunft zu gehen. Ich glaube, und lassen Sie mich das nochmals an alle unsere Landsleute in der Ostzone sagen, ich glaube, dass wir in der Bundesrepublik auf dem einzigen und dem richtigen Wege sind, sobald wie irgend möglich wieder ein Volk zu werden. 17. Juni 1953. Am Vorabend spricht der Minister für gesamtdeutsche Fragen, Jakob Kaiser. Die Demonstrationen der Bevölkerung in Ost-Berlin können niemanden überraschen, der die unhaltbaren Zustände des sowjetzonalen Regimes kennt. Trotzdem richte ich an jeden einzelnen Ostberliner und an jeden Bewohner der Sowjetzone die Mahnung, sich weder durch Not noch durch Provokationen zu unbedachten Handlungen hinreißen zu lassen. Niemand soll sich selbst und seine Umgebung in Gefahr bringen. Die grundlegende Änderung eures Daseins kann und wird nur durch die Wiederherstellung der deutschen Einheit und Freiheit erreicht werden. Wir wissen den Sinn und wir wissen den Mut eurer Demonstration zu würdigen, bitten euch aber, im Vertrauen auf unsere Solidarität Besonnenheit zu wahren. Einen Tag später. Lasst das Schießen sein! Wir wissen, dass ihr Angst habt. Deshalb schießt ihr. Und ihr schießt auf den Häuserwinde. Aber auch wenn man am Häuserwinde schießt, solltet ihr das schon gelernt haben, dass Querschläger Frauen und Kinder treffen. Sollt ihr weitermachen? Lasst das Schießen sein. Ihr werdet eines Tages dafür zur Verantwortung gezogen. Lasst das Schießen sein. Treibt es nicht auf die Spitze. Schüsse am Potsdamer Platz. Wir können von hier aus nicht beobachten, wohin geschossen wird und ob diese Schüsse aus russischen oder von Karabinern der Volkspolizei stammen. Wir können aber von diesem Standort aus weit hinein in die Leipziger Straße schauen. Als Abschluss des Leipziger Platzes hat man eine Barriere aufgebaut. Dahinter drei schwere russische Panzer, die die Straße vollkommen versperren und einen Durchgang zum sogenannten Haus der Ministerien unmöglich machen. In diesem Augenblick setzt sich die ganze Menschenmasse auf dem Platz in Bewegung. Offensichtlich ist drüben ein Wasserwerfer oder irgendein anderes Fahrzeug eingesetzt worden gegen die Demonstranten. Man kann es nicht sehen. Sie haben gleich hier wieder Halt gemacht und sind zurückgelaufen. etwa eine Kompanie von Russen, in zwei Teile geteilt, auf der rechten und der linken Straßenseite, haben die Demonstranten etwa 50 Meter zurückgetrieben. Nun setzt sich der erste der großen T-34-Panzer in Bewegung und fährt drohend auf die Massen am Potsdamer Platz zu. Er ist ungefähr noch 30, 40 Meter von den ersten Demonstranten entfernt. Jürgen Grafs Reportage vom Schauplatz des Geschehens. Die Erregung ist ungeheuer. RIAS-Reporter Peter Schulze hält dem stellvertretenden DDR-Ministerpräsidenten Otto Nuschke, Ost-CDU, das Mikrofon entgegen. Herr Nuschke, hier ist RIAS-Berlin. Wie sind Sie nach West-Berlin reingekommen, freiwillig? Nach West-Berlin, ich wurde geraubt. Mein Auto wurde aus dem Ostsektor von einer erregten Menge West-Berliner nach West-Berlin geschleppt. Wie beurteilen Sie die Lage im Ostsektor? Günstig. Warum günstig? Weil viele Leute das einsehen. Aber was sehen viele Leute ein? Viele Leute einsehen, dass das Irrsinn ist, nicht mehr was gemacht worden ist. Sie meinen die Normerhöhung in der Ostzone? Die ist schon längst rückgängig gemacht worden, und zwar gesetzlich. Wie erklären Sie sich trotzdem die Beteiligung der gesamten Bevölkerung der Ostzone? Weil und des Ostsektors die Tribüne, das Gewerkschaftsblatt, etwas Gegenteiliges geschrieben hat. Was hat denn die Tribüne geschrieben? Ja, ich hatte geschrieben, das stimmte nicht, die Normerhöhung blieb. Und das, glauben Sie, wäre allein der Grund, weswegen heute... Das ist der Zünder gewesen, der die Erregung zündete, nicht wahr? Wie stehen Sie zu der Tatsache, dass die Bevölkerung der Ostzone die Absetzung der Regierung fordert? Die Bevölkerung fordert sie nicht, sondern ein Teil der Demonstranten, und zwar sehr stark durchsetzt von West-Berlinern. Sind Sie heute den ganzen Tag durch den Ostsektor gefahren? Jawohl, den ganzen Tag. Das besteht nur aus West-Berlinern? Nein, absolut nicht. Ich bin sogar hunderte von Metern entlang der Hennigsdorfer Demonstranten gefahren, nicht wahr? Denn ich wohne draußen in Hennigsdorf. Und das waren in Ihren Augen alles West-Berliner, die dort provoziert haben? Nein, keiner war dabei. Sondern? Das war eine geordnete Demonstration. Wie können Sie sich das erklären, dass die geordnete Demonstration mit Schüssen und mit Panzern von der sowjetischen Besatzungsmacht gedeckt wurde? Das war erst diese gemischte Demonstration, die also nicht wahr überall die Fensterscheiben eingeschlagen hat, die Türfüllungen durchgeschlagen hat, nicht wahr, und so weiter. Wo ist Herr Ulbricht und Herr Pieck und Herr Grote wohl in diesem Augenblick? Herr Pieck ist zur Erholung in der Sowjetunion, wo sich Herr Grote wohl und Herr Ulbricht aufhalten. Das entzieht sich meiner Kenntnis. 8 Jahre später. 15. Juni 1961. Frage an Walter Ulbricht. Jo, Herr Frankfurter Rundschau. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Seit etwa 1 Uhr heute... 13. August 1961. Bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Die Polizisten von drüben in ihrer Arbeitskleidung, die Ostpolizisten, die Ostfeuerwehr, sie blicken hier rüber, ja, sie lächeln sogar dabei, wie sie den Pestluftbohrer in die Erde bohren, und einer schaute mich an und es war in seinem Gesicht zu lesen, ja, höre nur das Geräusch, ich mache es extra für dich, damit du es auch auf deinen Tonband bekommst. Die erste Flucht über die Mauer, ein Volkspolizist. Durch Zufall ist ein Reporter zugegen. Es ist traurig, dass man gegen Deutsche treiben muss, ne? Haben Sie Schießbefehl erhalten? Schießbefehl haben wir keinen, außer wenn Deserteure sind, praktisch wie mir. Uns können sie abschießen. Es sind nur Wobos drüben, ist da auch Kampftruppe oder Kampfgruppe? Kampftruppen, die sind noch gefährlicher wie mir, weil die praktisch... Drauf rechnet es, wenn die stehen hinter uns. Jetzt sind sie zwar abgezogen worden, aber damals war es noch nicht, das hat man das Glück noch nicht gehabt, abzuhalten, weil praktisch die Kampftruppen hinter uns standen. Ne? Wenn jemand von uns abgehalten wäre, müsste damit rechnen, dass er eine Kugel in den Kopf kriegt. Ne? Wir sind jetzt so ungefähr noch 15 Meter in der Nähe von der Wand, wo sie rübergesprungen sind. Wir können vorne nicht rum, dann nehmen wir lieber den Weg hier hinten, sodass sie ein bisschen in Sicherheit kommen. Ja. Wurde die Polizei verständigt, dass er da ist? Ich hoffe doch. Okay. Gut, hier kommt die Westberliner Polizei. Ja. Herr Wachmeister. Ja. Na ja. Schönen Dank auch. Berlin ist geteilt. Durch eine Mauer mit Todesstreifen und Wachtürmen. Die Sorge um den Weltfrieden ließ es geschehen. 26. Juni 1963. John F. Kennedy in Berlin. Er blickt am Checkpoint Charlie die Mauer mit eigenen Augen. Vor Studenten der Freien Universität bekundet er seinen Glauben an eine deutsche Wiedervereinigung. In der Ansprache vor dem Rathaus Schöneberg fallen die berühmten Worte: 2000 years ago, the proudest boast was, Civis Romanus sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. Am 16. Oktober 1963 wird Ludwig Erhard Bundeskanzler. Wie viele Staatsmänner und Künstler vor und nach ihm stellt er sich Berliner Schülern in Rudolf Ossowskis Sendereihe Jugend fragt Prominente, das RIAS Schulklassengespräch. Die letzten 14 Jahre, wie Herr Bundeskanzler bereits sagte, haben mir gezeigt, dass die CDU für die Regierung, sagen wir als Regierungspartei, sehr viel Gutes und sehr viel das Beste praktisch vollbracht hat, das man verbringen kann. Sie hat uns beispielsweise aus einem Chaos herausgebracht. Ich weiß nicht, ob sich der Bundeskanzler das verdient, als Sie waren ja damals Wirtschaftsminister, ob er sich da das Verdienst zuschreibt oder ob man das Herrn Dr. Adenauer zuschreiben wird. Das soll dahingestellt bleiben. Aber auf jeden Fall war die CDU während dieser Zeit dran und hat Deutschland praktisch aus dem Chaos zu einer Wirtschaftsmacht gemacht. Ja, die Bundesregierung hat es aber nur geschafft, einen Teil Deutschlands aus dem Chaos zu retten oder einen Teil Deutschlands zu Wohlstand zu verhelfen. Der andere Teil Deutschlands, dem geht es wesentlich schlechter. Und in der Präambel des Grundgesetzes steht, dass es das höchste Ziel ist der deutschen Politik, Deutschland wieder zu vereinigen. Ich glaube, dieses Ziel ist stetig vernachlässigt worden. Meine lieben Freunde, die Wiedervereinigung, das ist ein Problem, das ist in 15 Jahren nicht gelungen. Und niemand in dieser Welt und niemand in Deutschland, in keiner Partei, kann Ihnen den Fahrplan und die Zeittafel angeben, in der dieses ersehnte Ziel erreicht werden kann. Aber das ist keine Frage einer Partei oder einer Regierung, sondern es ist eine deutsche Aufgabe schlechthin von erstem Rang. Herr Bundeskanzler, zieht Sie eigentlich ein vereintes Europa, ein wiedervereinigtes Deutschland vor? An einer Versöhnung Europas, an einer Schaffung einer politischen Union können wir arbeiten. Und da kann man auch Erfolge erzielen. Das eine ist uns an die Hand gegeben. Das andere, die Wiedervereinigung, das liegt nicht allein in unserer Hand. Da können wir nur mit hinwirken. Aber wir können nicht sagen, Europa kann nicht zu einer Einheit werden. Europa kann keine Gestalt gewinnen, bevor nicht die Wiedervereinigung Wirklichkeit geworden ist. Mehr denn je versucht RIAS in zahllosen volkstümlichen Sendungen die Gemeinsamkeit der Berliner hüben und drüben wachzuhalten. Hunderttausende freuen sich über die Familie Buchholz und die Reihe Damals war's. Ivo Veit. Und nun begleiten Sie uns bitte zurück in das alte Berlin. Manchmal fragt man sich, wie hat Berlin wohl vor vielen Jahren ausgesehen? Welche Sorgen, Nöte, Ängste, Mühen hatte man wohl damals auszustehen? Schwamm man in der guten alten Zeit nur in eitel Glück und Seligkeit? Oder ob man einst den Alltagskram damals auch so furchtbar wichtig nahm? Mit Ewald Wenck, dem früheren Genossen Klaus Dieter aus dem Insulaner, beschäftigt RIAS den wahrscheinlich ältesten Diskjockey der Welt. Erst 89-jährig beendet er seine vergnügte Hitparade für reife Hörer. Hallo Fans, hier ist wieder Ewald Wenck mit Ewalds Schlagerparade, eine moderne Hitsendung für reife Hörer. Und ich spiele den einst vom Orchester Welgler He aufgenommenen Titel Im Gänsemarsch. Über Jahrzehnte werden in Ost und West die Schlager der Woche gehört. Mit Wolfgang Behrendt, Fred Ignor, Charlie Hickman, Lord Knut. Wolfgang Behrendt. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Rias bringt Ihnen die Schlager der Woche. Weil du schön und romantisch bist, was für mich wie ein Zauber ist. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mit Caterina Valente und der Aufnahme von Malagenia wandert der Sound des 1949 gegründeten Rias Tanzorchesters unter Werner Müller um die ganze Welt. Das RTO ist von Anfang an beim Fernsehen dabei. Als Werner Müller nach einer Japan-Tournee des Rias Tanzorchesters zum WDR geht, leiten Dave Hildinger, Helmut Brandenburg und seit 1975 Horst Jankowski die Band. Bei der alljährlichen Rias-Parade in der Berliner Deutschlandhalle knüpft er an die großen Sportpalast-Shows des Rias an, die Rias jeweils am 1. Mai mit dem DGB veranstaltete. Die Zeichen der Entspannungspolitik, der innerdeutschen Gespräche, die Erleichterungen, die das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin vom 3. September 1971 gebracht hat, drücken sich in einem unbeschwerteren Lebensgefühl aus, das auch im Rundfunkprogramm seinen Niederschlag findet. Nicht zuletzt in fröhlichen Begegnungen mit den Hörern vor dem Reichstag, mit Rias in die Ferien. Das Aufatmen begann mit dem Passierscheinabkommen vom Dezember 1963. Rias richtete ein Live-Telefonstudio zur Beantwortung von Höreranfragen ein. Hier ist der UKW-Sonderdienst von Rias Berlin auf Kanal 24 gleich 94,3 MHz. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen einige Mitteilungen machen. Es geht um die Besuche in der Sperrzone. Danach werden wir ja immer wieder gefragt. Solche Besuche sind nicht möglich. Wenn ein Ostberliner in der Sperrzone wohnt und seine Angehörigen ihn aufsuchen wollen, müssen sie einen Treffpunkt im Ostsektor vereinbaren. Gucken Sie mal irgendwo in einem Verzeichnis nach, suchen sich einen schönen Punkt aus im Friedrichshain oder denken Sie an Café Warschau, Café Prag, Café Berlin. Sie werden schon etwas finden, es wird Ihnen schon etwas einfallen. Gegen 12 Uhr mittags standen an den Passierscheinstellen etwa 23.500 Berliner. In wenigen Sekunden, meine Damen und Herren, wird die tägliche Pressekonferenz beginnen. Senatspressechef Bahr ist bereits erschienen und der Sprecher der Berliner Pressekonferenz wird jeden Moment Herrn Egon Bahr das Wort erteilen, damit er seine tägliche Erklärung abgeben kann zum aktuellsten Stand in der Passierscheinfrage. Meine Damen und Herren, ich eröffne die heutige Berliner Pressekonferenz mit Herrn Bahr, dem Sprecher des Senats. Thema ist wie gestern, Passierscheinfrage, Passierscheinstellen in den Schulen. Herr Bahr, darf ich Sie nun bitten, das Wort zu erteilen? Meine Damen und Herren, die Erfahrungen des gestrigen Tages haben gezeigt, dass die technischen Vorkehrungen an den Passierscheinstellen unzureichend sind. Dabei gibt es keinen Zweifel, dass erstens die Westberliner Stellen in der Lage wären, die technischen Probleme selbst schnell zu lösen, soweit sie hier in Westberlin lösbar sind. Und zweitens, dass die Postangestellten aus Ostberlin ihr Möglichstes tun. Ich glaube, dass man gegen niemanden einen Vorwurf erheben kann, es sei denn, dass das ganze Verfahren überhaupt zeigt, dass die andere Seite sich nicht in vollem Umfang und von Anfang an der Größe der zu bewältigenden Aufgabe bewusst gewesen ist. Daraufhin hat heute Vormittag ein Gespräch zwischen Herrn Wendt und Herrn Korber stattgefunden. Diese Besprechung hat uns den Eindruck vermittelt, dass die andere Seite große Anstrengungen machen möchte, um der Probleme Herr zu werden. Nach den Angaben aus Ost-Berlin sind bis heute Mittag insgesamt 60.750 Passierscheine genehmigt worden. Für rund 160.000 bis 170.000 Personen. Ich darf jetzt um Fragen bitten. Herr Schulz von Rias, bitte danach, Herr Fischer. Eine Hörerin, die im Besitz eines schwer beschädigten Ausweises ist, möchte mit einem Begleiter nach Ost-Berlin. Sie hat ein ärztliches Attest, aber der Begleiter hat keine Angehörigen Ost-Berlin. Ist das möglich? Nur wenn im Ausweis eingetragen. Wenn im Ausweis dieser betreffenden Hörerin eingetragen ist, dass sie ihr einen Begleiter zusteht, dann ist auch das möglich. Ein Passierschein-Sonderprogramm des Rias. Ein Service jenseits der Chronistenpflicht der Journalisten, die in all diesen Jahren die harte, ungeschminkte Realität des Geschehens vermitteln müssen. Oktober 1956, Volksaufstand in Ungarn, Kundgebung der 100.000 in Budapest. Imre Nagy wird zum Ministerpräsidenten ausgerufen, russische Panzer treffen ein. August 1968, Prag. Rias Rundschau am Morgen, 21. August. Truppen der Sowjetunion, Polens, Ungarns, Bulgariens und der DDR haben in der vergangenen Nacht die Tschechoslowakei besetzt. Dies wurde um 2 Uhr von Radio Prag gemeldet. Die Telefonverbindungen in die Länder des Balkans sind schwierig. Trotzdem ist es uns gelungen, den Korrespondenten in Belgrad, Gustav Schalupa, an den Apparat zu bekommen. Wie ist die erste Reaktion? Die ersten Nachrichten über den Einmarsch der Truppen der Warschauer Paktländer in der Tschechoslowakei sind um 5.30 Uhr über den jugoslawischen Rundfunk durchgegeben worden. Und zwar sehr kurz. Es wurde lediglich erklärt, dass die Warschauer Pakttruppen illegal in der Tschechoslowakei einmarschiert sind, ohne Wissen und Zustimmung der tschechoslowakischen Regierung bzw. der Parteiführung. Die Besetzung der Tschechoslowakei durch Truppen der Sowjetunion und anderer Länder des Warschauer Paktes hat fast überall in der Welt Bestürzung und Empörung ausgelöst. Die fremden Streitkräfte haben die Grenzen der Tschechoslowakei in der vergangenen Nacht um 23 Uhr überschritten. Sowjetische Soldaten mit Panzern wurden über eine Luftbrücke nach Prag gebracht. Es fahren ununterbrochen hier Tanks umher. Auch die Brückenköpfe sind noch nach wie vor besetzt, auch der Wenzelsplatz ist besetzt. Vor allen Redaktionen, die eigene Druckereien unterhalten, sind Tanks aufgefahren. Merkwürdigerweise zum Beispiel vor Lidova Demokratie, wo keine Druckerei existiert, waren keine Tanks aufgefahren. So konnte diese Zeitung gestern noch einmal rauskommen, indem man an einer Buchdruckerei sie schwarz druckte. Was vielleicht in dieser Beziehung noch interessant ist, dass die Russen bis jetzt noch keine Flugblätter oder irgendwelche Anschläge gemacht haben. Sie haben gestern lediglich die Parteizeitung Pravda von ihren Tanks und von ihren Fahrzeugen runterverteilt. Die Passanten rissen diese Zeitungen den Russen aus den Händen und warfen sie in den Fluss oder in die Abfalleimer. Im Westen werden Sendungen eines freien tschechoslowakischen Rundfunks aufgefangen. Wir blenden uns in die Kurzwelle ein. Im Jänner dieses Jahres trat unsere Partei den Weg der Erneuerung des Sozialismus an. Jetzt stehen wir nun vor der bitteren Tatsache, dass die Truppen jener Länder, die wir gewöhnlich als unsere Freunde betrachtet haben, sich wie Okkupanten benehmen. Die verfassungsmäßigen Funktionäre unseres Staates und unserer Partei werden daran gehindert, ihre Funktionen weiter auszuüben. Hervorragende leitende Persönlichkeiten sind interniert. Es besteht kein Zweifel, dass dieses Vorgehen verheerende Folgen für die gesamte kommunistische Bewegung in der Welt zeitigen muss. Heute Morgen erschienen in den Prager Straßen wieder die ersten Zeitungen, und zwar im Untergrund gedruckt. auch die Freiheitssender der Tschechoslowakei senden wieder. Sie waren gestern Abend und heute Nacht sehr stark gestört und man konnte kaum verstehen, aber heute Vormittag um 10 Uhr etwa kam wieder eine Ansprache von Staatspräsident Svoboda, in der dieser sich von den Bürgern verabschiedete, da er von den Sowjets zu einer Reise abgeholt worden ist. Stimmung ist auch im Volke so, nicht mal die Namen von Bila, Kolder, Indra und den anderen Babirek stehen also an anderen Häusern angeschrieben und an Schaufenstern und sie werden offen als Verräter bereits bezeichnet. Das ZK hat im Übrigen die alte Führung, das alte Präsidium unter Alexander Dubček neu bestätigt und auch die alte Regierung. Diese Regierung entspricht in keiner Weise den Wünschen des Kreml. Ein Kommentar von ARD-Korrespondent Lothar Löwe aus Moskau. Unter dem militärischen Druck der Sowjetunion und ihrer Verbündeten soll die Tschechoslowakei nach einer Periode kurzer Liberalisierung wieder auf den Status eines Satelliten Moskauer Prägung zurückgedrängt werden. Dies ist das Fazit des Kommuniqués, das vor wenigen Stunden nach den wechselvollen und harten viertägigen Verhandlungen zwischen der sowjetischen und tschechoslowakischen Führung in Moskau veröffentlicht wurde. Als Zugeständnis an Staatspräsident Svoboda erklärten sich die Russen damit einverstanden, Parteichef Alexander Dubček, Ministerpräsident Tschernik, Parlamentspräsident Smirkovsky und andere Persönlichkeiten des liberalen Parteiflügels wohl auf Probe in ihren Ämtern zu belassen. Dubček, Tschernik und Smirkovsky wurden nach ihrer Festnahme am Mittwoch in Prag praktisch als Gefangene nach Moskau gebracht und erst hier von den Sowjets freigelassen. Sie durften sich dann der tschechoslowakischen Verhandlungsdelegation unter Führung von Staatspräsident Svoboda zugesellen. Die Delegation hat in der vergangenen Nacht buchstäblich bei Nacht und Nebel Moskau verlassen. Beim Abflug war keine Ehrenkompanie aufmarschiert und die Geschütze schossen nicht Ehrensalut. 11 Monate später beherrscht ein Thema die Sendungen, das den Blick von den Krisen auf unserem Erdball zum Firmament richtet. 21. Juli 1969. Um 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit betritt der Amerikaner Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Live-Übertragung über die RIAS-Sender mit Hans-Gerhard Meyer und Harro Zimmer. 1400 feet, still looking very good. Sieht ausgezeichnet aus, 1400 Fuß Höhe. Das sind 300 Meter über Mond. 150 Meter über der Mondoberfläche. Das Raumschiff steht schon fast senkrecht. Die Landefühler sind ausgestreckt. Es werden jetzt erst 3 Landefühler den Mondboden berühren und den Astronauten das Signal geben, eine Lampe aufleuchten lassen, die heißt Mondkontakt. Kommandos kommen ganz klar und exakt. Noch 20 Meter über der Mondoberfläche. Die Astronauten können ja inspizieren, wie der Mondboden aussieht. Sie können eventuell nach links, nach rechts ausschwenken. Geh vorwärts. Mach es. Die Welt hält den Atem an. Engine stoppt. Ja. Motoren gestoppt. Das Landelicht ist aufgeleuchtet. Touchdown. Sie sind auf dem Mond gelandet. Der Beifall brauchst auch. Sie sind gelandet. Das Touchdown aus Mission Control kam ganz kurz und knapp. Es kam nicht jubeln. Es war eine ganz kurze, knappe, sachliche Bestätigung. Die Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin sind auf dem Mond gelandet. Sie haben aufgesetzt. Die ganze Welt erlebte den Augenblick der Landung auf dem Mond und hörte Armstrongs Meldung. Hier spricht Tranquility Base. Der Eagle ist gelandet. Die Ausstiegluke wurde geöffnet und wir hörten Armstrong, noch ehe wir ihn sehen konnten. Okay, Houston, I'm on the porch. Okay, Houston, ich stehe jetzt auf dem Balkon. Gleich darauf begann er, die 9 Sprossen der Leiter, die an diesem balkonartigen Vorbau beginnen, herunterzuklimmen. Und noch ehe er die unterste Sprosse erreicht hatte, begann die Fernsehkamera zu arbeiten und ließ uns alle Augenzeugen dieses einmaligen Augenblickes werden. Armstrong tastete sich vorsichtig vorwärts und dann sprach der erste Mensch auf dem Mond seine ersten Worte. That's one small step for man, von Dire Fried zu sehen. Es ist nur ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein gigantischer Sprung für die Menschheit. Armstrong und Aldrin, der ihm bald folgte, begannen dann ihre Experimente auf dem Mond. Sie enthüllten die Gedenkplakette am Fuß der Mondlandefähre mit den Worten: Wir kamen in Frieden für alle Menschen.